Himmel, Wolken und Sterne, Sonne und silberner Mond, lockende, leuchtende Ferne, haben wir falsche mega gerne, weil dort die Seligkeit wohnt, weil dort die Seligkeit wohnt. Ewig stürmendes Jagen durch den himmlischen Raum, brausendes, tollkühnes Wagen, niemals ein feiges Verzagen, spüren die Erde wir kaum, spüren die Erde wir kaum. Eins mit des Motors Gewalten, der in die Bläue uns reißt, fühlen wir uns dort gehalten, über dem Schlechten und Alten, durch des erhabenen Geist, durch des erhabenen Geist. Lieben das Licht und das Leben, lieben die herrlichen Frauen, fühlen ein ewiges Streben, wenn in die Sterne mit wir schweben, Gott in die Augen zu schauen, Gott in die Augen zu schauen. Wenn gerufen, dann werden wir in des Vaterlandes Streit, rasen mit tausend Pferden, wir über Himmel und Erden.